Ich gucke jetzt gerade noch, ich habe nämlich hauptsächlich so halb auf den Bauer Jupp gewartet, wegen der Aufzeichnung. Machen wir es einfach mal so, ich mache jetzt erstmal das mit dem offiziellen Anfangen. 20:04 ist es am 1.12. Ich grüße euch alle sehr herzlich zur heutigen Holgif-Sitzung. Zu den Formalia, Skara schreibt heute Protokoll, ich mache mit der Moderation und Aufzeichnung läuft eh über Heinerle, also hat sich das damit auch eh erledigt. Dann müssen wir gar nicht mehr auf Bauer Jupp warten. Goodie, das wäre dieses. Genau, organisatorisches gibt es aus meiner Hinsicht keine Neuigkeiten. Ansonsten natürlich nur noch mal die Info, wir arbeiten jetzt die zweite Woche mit dem neuen Pad. Das wird noch dauern, bis sich das sicher eingeschliffen hat. Aber da sich die Veränderungen in Grenzen halten, merkt man es eh kaum. Ich war mit der letzten Woche, wie schon damals erwähnt, recht zufrieden. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Ansonsten in dem Zusammenhang noch mal die Bitte und den Hinweis an die Themenbeauftragten und die Holgefs, die beim letzten Mal vielleicht nicht da waren, weiß gerade nicht, wen es betrifft. Wir schauen jetzt sehr klar, dass wir versuchen, die Tätigkeitsberichte pro Holgef/Themenbeauftragten auf 2 Minuten zu begrenzen. Wenn es weiterführende Informationen gibt, einfach ins Pad schreiben und sich ansonsten auf Fragen verlassen, sodass wir nach hinten raus mehr Zeit für Diskussionen politischer Natur haben. Soweit nur zum Organisatorischen und ich gebe direkt ab an Michael Berndt zum Thema bundesweite Themenwoche. Ja, danke. Ich kann da aber gar nichts zu sagen, weil ich 2 Tage unterwegs war. Das würde ich gerne an Olaf weitergeben. Wenn Olaf, du Infos hast, gab es gestern eine kurze Besprechung? Ja. Ja, gestern haben wir uns tatsächlich kurz getroffen, das heißt 45 Minuten über die Inhalte des Logfiles gesprochen, wie wir das aufbauen, welche Grafiken am besten verwendet wird. Stefan ist da schon ganz gut auf dem Weg, sprich er hat vieles schon vorbereitet, das macht die Sache natürlich einfacher. Es gibt auch bei uns im Wiki einiges nachzulesen. Es gibt morgen, das ist ein wichtiger Termin für jede Person, die sich näher darüber informieren möchte, BGE im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Also morgen, 2.12. um 21 Uhr auf dem Mumble-Server Brandenburg, den Vortrag im Rahmen des Themas des Monats BGE, der Brandenburger Piraten, also ein Vortrag. Ansonsten, der nächste Vortrag wäre am 11.12. und um den Dreh herum werden wir auch schon die Texte für den Flyer soweit fertig haben. Die Texte für das Logbuch werden wir Mitte Januar fertiggestellt haben, dann wohl auch schon richtig mit Grafiken. Also wir sind auf einem guten Weg, wir sind auch schon gut vorangekommen, dank eben Stefans Vorarbeiten. Wer an dem Mumble teilnehmen möchte, das nächste Mal ist dann eben kommenden Montag wieder um 22.15 Uhr NRW-Server. Danke. Im Raum AG Energiepolitik. Da waren die 2 Minuten um. So, ja, sehr gut. Dann gibt es noch Nachfragen dazu. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter zum Thema Freiheitsserver. Ich weiß jetzt nicht, da war Astrid so ein bisschen unsere Berichterstatterin. Christos, weißt du von dem Thema zufällig was? Ansonsten müssen wir da warten, bis nächste Woche Astrid wieder da ist. Ja, wenn Astrid wieder da ist, ich denke mal, sie wird ein bisschen länger ausfallen. Das heißt also, nächste Woche weiß ich nicht genau, ob sie da ist. Also ich gehe erst von aus nach Weihnachten. Okay, gut, dann werde ich sie mal bei Gelegenheit anschreiben, sodass ich dann die Info für nächste Woche schon habe. Aber gut, dann danke für die Info. Wir gucken weiter zum Wahlkampf Baden-Württemberg. Der Color of the Sun ist da. Ja, die Situation ist unverändert. Die Deadline rückt näher, 14.01. 18 Uhr. Und wir haben immer noch sehr viele Wahlkreise mit sehr wenig Unterschriften. Großraum Stuttgart ist kein Problem für uns. Kriegen wir fertig, aber wir haben im flachen Land sehr, sehr viele Wahlkreise, wo es uns an Personal mangelt, an Leuten, die aktiv sammeln können und wollen. Und auch deswegen wieder der Aufruf, kommt nach Baden-Württemberg. Wir stellen euch auch Unterkünfte zur Verfügung, um dann auch zum Beispiel mal über mehrere Tage sammeln zu können. Wir brauchen eure Hilfe in Baden-Württemberg, um bei der Landtagswahl in möglichst vielen Wahlkreisen antreten zu können, um dann überhaupt bundesweit das magische 1% schaffen zu können. Jawohl, gibt es dazu Fragen, Wortbeiträge? Ich habe eine Wortmeldung dazu. Bitte schön. Und zwar würden wir euch ganz gerne noch weiterhin unterstützen. Ich habe mit dem Michael, euren Spitzenkandidat, heute telefoniert. Ich bräuchte von Baden-Württemberg einen Text, welche Kreise davon betroffen sind, damit wir eine Rundmail machen an die Mitglieder und sie auffordern zu helfen und zu unterstützen. Aber nicht jetzt nur eine Nummer, sondern am besten oder am liebsten wäre mir pro Kreis eine Ansprechperson, die es auch wirklich gibt oder die auch erreichbar ist und dann nicht irgendwie 10 Infos, sondern was weiß ich, an Freiburg, die Stefanie, glaube ich, oder wie die nochmal hieß, da Ansprechperson ist, wie man sie am besten erreichen kann und dass wir das dann als Newsletter, sage ich schon, als E-Mail an die Mitglieder rausschicken. Ja, das kann ich zusammenstellen, kein Problem. Und wir haben auch noch irgendwo ein Pad mit den Ansprechpersonen, das suche ich dann auch raus. Das wäre super klasse, dann gebe ich das der Hermi. Das haben wir am Wochenende besprochen. Idealerweise wäre es natürlich, wenn Rheinland-Pfalz da auch mitmachen würde, sodass ich, dass wir nicht irgendwie drei Letter da rausschicken. Anmerkung? Bitte sehr. Ja. Wir haben in Bayern den Eindruck, dass unsere Kommunikationskanäle, sprich also Sitzungen des Landesvorstandes oder Newsletter oder so, irgendwo hängen bleiben, sprich die sogenannte ominöse Basis nicht erreichen. Das gipfelt dann in Aussprüchen wie, ja, das weiß ich ja gar nicht, obgleich die Sache schon 4 Monate läuft. Und anderen Kuriositäten. Wir haben uns jetzt darauf committed, dass wir tatsächlich, das hattest du Christoph gerade angesprochen, die Leute vor Ort ansprechen. Das heißt also mit denen auch mal, also das Telefon in die Hand nehmen und sie anrufen. Weil wir davon ausgehen, dass die elektronische Kommunikation in gewisser Weise Probleme hat. Ich unterbreche dich. Ja, das wird auch passieren. Auch die telefonische Auseinandersetzung damit. Aber das ist ein zusätzliches Medium, was wir dazu machen. Erstens, ganz einfach, dann haben wir, also die Aktiven, diese ganzen Ansprechpersonen zum einen. Und wir können halt als Multiplikatoren dazu nutzen. Wir könnten sie idealerweise dann hier nochmal reintragen. Und drittens können wir dann anfangen zu telefonieren, wo wir wissen, wo auch Leute auch Unterschriften sammeln. Aber das ist der erste Step mit der E-Mail. Okay, dann glaube ich, habe ich keine weiteren Wortmeldungen zu dem Thema. Ich gucke mal schnell weiter zum Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Jetzt ist der Jürgen für heute entschuldigt. Dementsprechend kann ich an dieser Stelle gewisserweise nur seinen Aufruf das, was er reingeschrieben hat, verlesen und damit eigentlich wiederholen, was Carla Fissan schon gesagt hat, denn auch die Rheinland-Pfälzer suchen ganz gerne und ganz dringend und ganz lieb Unterstützer für das Sammeln der Unterstützerunterschriften. Mit entsprechendem Link steht es im Pad. Wir gucken weiter zum Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Wer ist denn da? Ja, schönen guten Abend. Hallo Drifter, du könntest was erzählen zu LSA. Also zum Wahlkampf kann ich jetzt nicht wirklich so viel berichten, aber ich kann berichten. Also es gibt, wir haben ein absolutes Defizit, was die Unterstützerunterschriften angeht. Wir haben nicht die nötige Manpower, das wahrscheinlich bis zu der Frist zu erreichen. Haben einige Seiten jetzt gebaut, so dass es irgendwie für Externe auch anreizend ist, Unterstützerunterschriften zu sammeln. Also wir haben irgendwie so kleine Pakete geschnürt, die wir dann bereit sind rauszugeben, wenn eine gewisse Anzahl von Unterstützerunterschriften bei uns eingereicht werden. Ob das schon online ist, weiß ich nicht. Jetzt am Donnerstag gehen wir wieder raus auf den Weihnachtsmarkt, sammeln dort. Das Wahlkampfteam ist auch recht aktiv, also was wir uns zugeholt haben vom Bund. Was gibt es noch zu berichten? Was möchtet ihr denn wissen? Könnt ihr das zusammen mit den anderen beiden Landesverbänden in einem zusammenarbeiten und uns die, was ich halt zu BABÜ und zu RLP auch gesagt habe, wer der Ansprechperson ist bei euch und an wen man sich wendet, wo man helfen kann? Wir haben schon, denke ich, diverse Pads eröffnet. Also da jetzt irgendwie eine Linkliste noch draus zu machen, ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich ist. Es ging mir eher um die Mitglieder-E-Mail. Christos, entschuldige, ich weiß jetzt nicht, was du möchtest. Ich möchte eine Rundmail an alle Mitglieder rausschicken und darauf möchte ich stehen haben, einen Kontakt, wo man sich bei euch melden kann. Das ist das, was ich will. Hat man mich gehört oder bin ich jetzt raus? Ja, ich überlege noch, wie ich dir das jetzt zukommen lassen könnte, also den Kontakt für die... Also Ansprechpartner sind eigentlich die, ich glaube, der nennt sich auf Twitter Ideenwanderer. Ach, der Harry. Harry Hensler. Ja, genau, okay. Der wäre dann dafür Ansprechpartner. Der wäre so Head, also Kopf unserer Wahlkampfkampagne. Okay, dann werde ich den, ja, dann werde ich den anrufen. Danke. Okay, dann weiter geht es mit dem Bund, mit dem Vollgiftbericht. Damit gebe ich direkt an Christos, da Astrid ja, wie bereits gehört, aber nicht da ist. Ja, steht ja fast alles drin. Es war Bundesvorstandsklausur am Wochenende. Da hatten wir gestern schon berichtet. Da gab es. War ein schönes Treffen. War auch mal wichtig, dass wir uns mal face-to-face sehen. Da habe ich halt angesprochen, dass wir Unterstützung brauchen für die Wahlkämpfe. Wir haben, ich war davor ja, wo ich auf diesem TB-Wochenende treffen, diverse andere Sachen, die ich jetzt nicht eingetragen habe, die ich war. Journalisten habe ich getroffen in Bayern. PR-Treffen gestern habe ich das Bett mal reingemacht, damit ihr wisst, was wir gestern besprochen haben. Und wenn es Fragen dazu gibt, einfach stellen bitte. Ich soll euch noch von Astrid grüßen, ganz lieb. Und sie entschuldigt sich tausendmal, dass sie nicht kommen kann. Das gibt es noch Fragen. Dürft auch gerne, wenn Christo schon sagt, ihr hört gerne Fragen, dann müsst ihr nicht mehr darauf warten, dass ich euch das Wort erteile. Also ich beantworte gerne Fragen, wirklich. Ich habe da keine Schmerzen mit. Scheinbar sind alle fragenlos glücklich. Tja, in dem Fall können wir, genau, BABÜ, ist denn da der Philipp Köngeter da? Scheint nicht der Fall zu sein, wir hatten zu BABÜ ja auch bereits was gesagt im Bereich Wahlkampf. Bayern, Olaf, du bist dran. Danke. Wir bereiten unsere Vorstandsklausur dieses kommendes Wochenende vor und werden da einiges zu besprechen haben, auch was die politische Arbeit betrifft, nicht nur Verwaltung, sondern auch Politik steht auf dem Plan. Ich bin also ganz zuversichtlich, dass ich euch nächste Woche ein bisschen Details nennen kann. Sonst laufen unsere Kampagnen, die stehen im Pad, die habe ich auch vorgestellt. Unsere Whistleblower-Schulung in München läuft. Wenn ihr da Informationen braucht, einfach an Thomas wenden. Die Kontakt. Die Meilensteine werden sukzessive abgearbeitet. Die Referenten sind eingeladen, unter anderem eben aus Island auch. Bitte tragt doch in eure Terminkalender diese Piratensicherheitskonferenz ein. Es wäre ganz nett, wenn auch aus dem Bund Piraten einfach vorbeischauen, daran teilnehmen und das Ganze mitgestalten. Sie ist zwar jetzt eingebettet in die Münchner Sicherheitskonferenz, aber das heißt ja nicht, dass wir unsere Akzente nicht deutlich aussprechen können. Außerdem habe ich nochmal den Termin 23.24.2016 eingetragen. Das ist unser Netzpolitik-Kongress. Dietmar Hölscher bereitet den ja vor. Wir hatten ihn verlegt. Der findet also jetzt Ende April statt. Wenn ihr euren Terminkalender damit auch noch verseht, dann bin ich glücklich. Danke. Zwei Fragen. Immer gerne. Münchner Konferenz, wird sowohl Seko als auch ich kommen. Sollen wir uns bei euch anmelden oder wie wollt ihr das? Ja, es gibt ja eine Website, eine Anmeldung ist gut, damit wir insgesamt sehen, wer daran teilnimmt. Also auch diejenigen, die eingeplant sind, es wäre gut, wenn wir die registrieren könnten. Okay. Dann zum anderen. Die Marina hatte bis zum Stand am Wochenende 12 Anmeldungen, aber ich weiß aus den einzelnen Landesverbänden, dass mehr kommen. Es wäre schön, wenn ihr, wenn er kommt, also das werde ich jetzt nicht bei jedem Landesverband fragen, aber allgemein, der zur Marina kommt, möge sich doch bitte anmelden, weil 12 ist es definitiv, werden definitiv mehr Leute kommen, davon bin ich überzeugt. Aber es wäre halt schön für die Planung von den Leuten, dass sie wissen, wer kommt. Oh, sorry. Also wir haben Beschluss gefasst schon vor 2 Wochen. Ich glaube, wir sind 5 Leute aus Bayern. Also das Kontingent ist voll. Und dann kommt auch noch Ron und ich glaube Thomas Meyer auch, die ebenfalls Sachen sagen werden. Also 7 aus Bayern. Ja. Okay, wie ich sage es ein, also ins Pad, ist klar. Die offizielle Anmeldung bei den Leuten ist bei 12 gewesen am Wochenende. Und ich weiß halt, dass wirklich viele kommen und die waren. Also Seko und ich wussten, dass mehr kommen, aber die das organisieren, waren schon ein bisschen unglücklich darüber. Wohin genau möchtest du denn die Anmeldungen haben? Die haben doch eine Seite bei der Marina eingerichtet. Ansonsten gibt sie mir irgendwie und dann leite ich das weiter. Okay, weitere Fragen an Olaf. Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir direkt weiter zu Berlin und der Therese Lehne. Scheint nicht so zu sein. Der Thomas Langen aus Brandenburg scheint heute ebenfalls nicht da zu sein, oder? Das scheint richtig so. Dann Bremen. Hamburg. Mecklenburg-Vorpommern. Ach nein, halt, Entschuldigung, der Alex Schnapper, aber der ist entschuldigt. Mecklenburg-Vorpommern. Ist auch nicht da. Dann Niedersachsen. Der Mario Gärtner ist entschuldigt. Thomas Ganzko ist nur im Pad dabei. Das heißt, in gewisser Weise liegt es hier an mir, vorzulesen, was zu vertellen ist, aber das ist nicht viel. Letztendlich nur ein einzelner Link zum Thema Aufruf zu einer Gegendemo zum AfD-Bundesparteitag. Ja, genau. Fragen ansonsten vermutlich am besten an Thomas im Padchat. Nordrhein-Westfalen, der Masch. Dann der Vigo ist ja, wie bereits oben erwähnt, für heute entschuldigt. Der wird also auch nicht da sein. Im Pad selbst steht drin, heute ist SDFV-Abstimmung. Allgemein natürlich beschäftigt sich der Landesvorstand mit Wahlkampf. Soweit dieses. Und wir kommen zu Jörg Arbeiter, der mich jetzt hoffentlich erst mal Monolog löst. Hallo, ja, guten Abend. Ja, also von uns gibt es auch nicht so viel zu berichten. Wir haben uns jetzt letzte Woche konstituiert, haben auch gleich die Arbeit aufgenommen, wollen stärker wieder akzentuieren in Presse- und Programmarbeit. Und morgen werden die ersten Infostände, Infoabende sein. Also morgen in Saarlouis haben wir noch einen Infoabend, dann am Donnerstag in Neunkirchen. Und geplant ist auch eine Weihnachtsaktion, da werden wir ein paar lahme politische Enten verteilen. Ja, und an Marina Kassel nehmen wir auch teil mit 3 Leuten. So viel von uns. Okay, ich danke dir sehr. Gibt es Fragen an Saarland? Das scheint heute nicht der Fall zu sein. Wir gucken nach Sachsen. Der Marc Neiss, ist der da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir nach Sachsen-Anhalt. Der Jutt. Falls nicht, okay. Kommt zu Schleswig-Holstein. Okay. Ja. Ich habe noch eine Frage zurück an den Christos. Ja, schieß los. Ich habe mir gerade die Wiki-Seite von der Marina Kassel angeschaut. Ich kann mich da nicht eintragen, beziehungsweise ich kann da nicht eintragen, wie viele Leute aus Bayern zum Beispiel kommen. Ich mail es dir, ja? Ja, ich entweder mir oder der Clara. Ich frag sie gerade an. Ich sagte im Laufe der Sitzung noch Bescheid, wo ihr es hinschreiben sollt. Danke. Bitte. Oh. Hi, gucken wir mal schnell weiter. Genau, die Kathi ist dran. Ja, hallo, guten Abend. Wir hatten am Sonntag, hat Christopher vorhin schon berichtet, in die Bürgermeisterstichwahl in Glückstadt und unser Kandidat der Piraten hat 48% geholt, hat damit ganz knapp verloren, was mir unheimlich leid tut. Aber es ist natürlich trotzdem ein ganz, ganz großartiges Ergebnis. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für die unglaubliche Unterstützung, sowohl finanziell als auch personell, aus den unterschiedlichsten Landesverbänden bedanken. Also es sind am Donnerstag und Freitag selbst Piraten aus Niedersachsen und aus Frankfurt oder beziehungsweise aus Hessen gekommen, um Flyer zu verteilen. Das finde ich grandios. Und hat leider nicht gereicht für den Bürgermeister, aber es ist trotzdem ein tolles Ergebnis. Ja, an der Marina nehmen wir teil aus dem Vorstand nur mit Christian, denn und ich können leider nicht. Und Stefan fährt natürlich als Bundesschatzmeister auf dem Bundesticket. Und Christian hat jetzt einen Aufruf über die Mailinglisten gestartet, dass wir unsere Plätze geben. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 3 oder 4 frei, dass wir die auch noch voll kriegen. Und wir haben am kommenden Samstag mit der Fraktion zusammen ein Treffen, also mit der Landtagsfraktion. Bin gespannt, was dabei rumkommt. Alles klar, sehr großen Dank dafür. Gibt es Fragen an Schleswig-Holstein? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gehen damit weiter zu Thüringen. Der Cyberjahr ist der heute da. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter. Bei den Themenbeauftragten ist der erste in der Liste der Bruno Kramm. Ist der heute da? Scheint nicht so sein. Dann gehen wir weiter zur Sozialpolitik. Da steht aber was drin. Ist Gernot oder jemand anderes, der das reingeschrieben hat, da? Gericht teilt mir gerade mit, dass Gernot entschuldigt ist. Dementsprechend ist er also nicht da, um das selber vorzustellen. Es sind auch nur zwei Terminankündigungen. Morgen am 2.12. findet der bereits erwähnte Vortrag wegen ihrer Piratenpartei auf dem Marmelsheimer Brandenburg statt. Und wir haben ebenfalls morgen dann die AGBGE-Mumble-Sitzung von 20.15 Uhr bis 21 Uhr, also direkt davor, ebenfalls natürlich mit dem Thema BGE-Themenwoche. Das wiederum im Sozialpiraten-Mumble, was sich dann wohl, also damit ist dann vermutlich der Raum Sozialpiraten auf dem NRW-Server gemeint, denke ich. Nun gut, das wäre das und wir gehen weiter zur Gesundheitspolitik und Wolf-Dietrich Trenner. Scheint nicht da zu sein. Dann der Bernd Schreiner, die Umweltpolitik. Auch nicht da. Dann Energiepolitik, Michael Berndt. Ja, ich war letzte Woche ja nicht bei der Team-PolGF-Sitzung, weil ich bei einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung hier in Niedersachsen war zum Windkraftanlagenausbau. Vorträge von einem BI-Vertreter des Landesverbands Vernunftkraft hier und dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion in Niedersachsen, dem Dr. Gero Hocker, und auch Diskussionen. Ich hatte dann auch Gelegenheit, mit dem Dr. Hocker da mich ein bisschen auszutauschen und zu diskutieren. Wir lagen da gar nicht so weit auseinander, weil Einstellung der FDP ist, dass also vor dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren die Stromspeicher ausgebaut werden müssen, was im Prinzip auch richtig ist. So, zum Schluss haben wir uns dann hinterher noch kurz unterhalten. Nach Ende der Veranstaltung kam dann so die obligatorische Frage, ob ich nicht zur FDP kommen möchte. Ich glaube, die einzige Partei, die mich bisher noch nicht gefragt hat, ist die SPD. Mal sehen, wann das kommt. Aber keine Sorge, ich habe da wieder keine Ambitionen. Dann wird thematisiert über den Bundesrat von den Bundesländern, dass Windkraftanlagen nicht nur da gebaut werden soll, wo viel Wind weht, sondern dass es auch eine regionale Verteilung in Deutschland gibt. Das macht auch nur Sinn, um Netzausbau zu entlasten, die Netze sicher zu machen, wenn eben auch solche Anlagen stärker verteilt sind, nicht nur hier im Nordwesten. Mal schauen, wie weit die Initiative trägt. Ja, und dann haben wir Klimakonferenz in Paris jetzt gerade. Es gab ein ganz nettes, anschauliches Interview zu CO2-Steuern, auch weltweit, mit Svante Fiedler vom Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft, die das ein bisschen erläutert hat. Kann man sich gut anhören, um auch global mal sich zu informieren, wo es eigentlich schon CO2-Steuern gibt und inwieweit sie wirken und nicht. Hier in Deutschland ist es ja kein Thema gewesen, weil man sich auf den Emissionshandel dann gestützt hatte. Ja, zu CO2-Steuer gibt es auch eine Stellungnahme vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, habe ich auch mal den Link reingestellt. Und was natürlich voll ins Thema passt, ist eine Analyse von Climate Action Tracker. Das ist eine Vereinigung von vier Forschungsinstituten, die mal geguckt haben, wie viele Kohlekraftwerke sind denn weltweit geplant. Das sind 2440. Und das konterkariert natürlich sämtliche Klimaanstrengungen, CO2-Einsparungen und so weiter. Jo, Fragen? Ja, was Michael sagt. Fragen? Gut, dann können / müssen wir weitergehen zum nächsten Themenbeauftragten. Ich mache mal kurz das mit der Sammelabfrage, dass ich hier mehrere Themenbeauftragten habe, die komplett ohne Vermerk bisher drinstehen. Landwirtschaft, Asyl, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer, Beliebforschung, Wissenschaft, Freie Netze, Außen- und Sicherheitspolitik. Wer von denen ist denn da? scheint keiner da zu sein. Das ist bedauerlich. Aber gut, der positive Teil davon ist, wir haben jetzt 20.35 Uhr und damit noch einiges an Zeit für themenpolitische Diskussion. Deswegen an dieser Stelle meine erste Frage jetzt an besonders natürlich, ich muss tatsächlich sagen, den anwesenden Themenbeauftragten. Ich weiß nicht, wieso wir heute so lächerlich wenig Leute sind. Ob es denn ein Thema gibt, das du gerne in die Diskussion einbringen würdest? Bezüglich politische Positionierung und so weiter, was wir auch letzte Woche ja gemacht haben. Ja, da können wir uns jetzt ein bisschen... Es heißt... Ja, wir tun uns ein bisschen schwer von AG Energiepolitik Seite, weil wir ja immer noch in unserem Rangspruch arbeiten. Und das gibt ja eine gewisse Orientierung. Insofern warte ich mal, bis wir da mehr sagen können. Aber ich weiß nicht, wenn Fragen sind in irgendeiner Richtung, vielleicht ergibt sich dann im Bereich Energiepolitik ja eine Diskussion. So, ja, erstmal sorry für den Hall. Ich muss heute die ganze Zeit mit Minuten arbeiten, weil aus irgendeinem Grund meine Push-to-Talk-Taste klemmt. Gibt es, falls es jetzt im Thema Energiepolitik auch von Seiten der Zuhörer / der Basis-TM Fragen, Anregungen gibt, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das aufs Tapet zu bringen, falls da jemand spontan eine Idee hat, falls ich in den nächsten 10, 15 Sekunden oder so nichts höre dergleichen, würde ich dann kurz an den Liga-Dealer abgeben, der gerade was reingeschrieben hat, vermutlich denke ich, also ich denke, dass es von dir ist, zu dieser Pressearbeit auf Bundesebene, ist eigentlich nicht 1:1 Thema, aber ist ja jetzt halt, wenn wir sonst niemandem Zeit wegnehmen und heute so gut in der Zeit liegen, kann man da wohl auch mal darüber reden. Also, hat jemand was zum Thema Energiepolitik zu jetzt sprechen oder für diese Woche schweigen? Gut, dann schweigt man für diese Woche und ich gebe dann erstmal an den Olaf, der was zum Thema Presse hat. Ja, danke. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass die Pressearbeit anzieht. Das heißt, wir werden immer öfter in auch überregionalen Printmedien und Online-Medien erwähnt. Das heißt wiederum, dass die Pressearbeit auch Früchte trägt. Das hat auch einen anderen Effekt. Wir werden über die Presseschiene immer öfter angerufen von hochwertigen Medien und zeitnah um Stellungnahmen gebeten zu Sachverhalten, die zwar unseren Kernbereich auch betreffen, hin und wieder aber den Kernbereich verlassen. Etwa zur Außen- und Sicherheitspolitik gibt es da aktuell Sachen und Entwicklungen. Das veranlasst nämlich heute hier an dieser Stelle eine Bitte zu formulieren. Wir brauchen immer öfter für Pressemitteilungen, Pressestatements und Blogbeiträge von Menschen, die in ihrem Sachgebiet kundig sind. Das heißt also, wenn wir Themenbeauftragte haben und sie auch erreichbar sind, insbesondere telefonisch erreichbar, also schnell erreichbar, dann sollten Sie auf dem aktuellsten Stand sein, etwa der Diskussion oder der Entwicklung politischer Natur. Mir geht es darum, einmal ein bisschen zu sensibilisieren, dass diese Themenbeauftragungen ja nicht nur so ein Ruhekissen sind, sondern eben auch dazu dienen, der Piratenpartei Rückenwind zu verschaffen und Kompetenz in bestimmten Gebieten. Das heißt, wenn wir euch anrufen, dann bitte mögt ihr doch auf dem neuesten Stand sein, erstens. Und zweitens, wir brauchen von allen Themenbeauftragten auch wirklich ihre Telefonnummern. Manche unter euch haben keinen Twitter-Account. Wir kriegen sie also beispielsweise nicht über Twitter angesprochen. Und manchmal ist E-Mail auch etwas archaisch. Das heißt, wenn man morgens ein E-Mail absetzt, und ein Statement am Mittag braucht und derjenige schaut seine E-Mails grundsätzlich nur am Abend nach, ist das nicht zielführend. Wir haben, das hört ihr sicherlich schon heraus, unsere Pressearbeit ziemlich stark beschleunigt. Das heißt, wenn wir was brauchen, dann brauchen wir es zeitnah. Also wenn es möglich ist, dann bitte bei uns auch die Telefonnummern deponieren. Die werden gut bevorratet und nicht weitergegeben. Aber wir brauchen sie, um euch zu kontaktieren, wenn wir mal etwas von euch benötigen. Das ist auch in eurem Sinne. So gewinnt ihr etwas Profil. Und wir bekommen dann hoffentlich einen gehaltvollen Beitrag, etwa in Form einer Pressemitteilung, eines Pressestatements oder eines Blogbeitrags. Danke. Ein Hinweis noch für die aktive Arbeit. Jeden Montagabend um 20 Uhr haben wir eine sogenannte Redaktionskonferenz, in der wir die Pressemitteilungen der laufenden und der darauffolgenden Woche vorbereiten. Wenn ihr schon merkt, zum Beispiel in der Migrationspolitik oder bei freien Netzen, dass sich da etwas anbahnt, schaut bei der Redaktionskonferenz entweder vorbei, formuliert es mündlich dann, so dass wir es aufnehmen können, oder schreibt eine E-Mail an uns. Hört mal, da kommt was in einer Woche auf euch zu. Bereitet mal eine Pressemitteilung oder einen Blogtrag vor. Dann wissen wir schon, okay, da können wir mit etwas rechnen. Danke. Hier in der Runde auch danke sehr an die einzelnen Themenbeauftragten, die im Blog in der letzten Zeit was vorbereitet haben oder bei uns auch was eingereicht haben. An der Stelle. Dazu Redebedarf, Kommentare, sonstiges? Nichts, ihr enttäuscht mich ein bisschen heute. Ja, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Ich hätte jetzt vielleicht vorgeschlagen, an dieser Stelle nochmal die Themen von der letzten Woche aufzugreifen, die wir da bearbeitet haben, für diejenigen, die nicht da waren. Ich kopiere das mal kurz rüber aus dem Pad vom letzten Mal. Wir hatten über einen neuen Approach zum quasi der Anti-Braunkohle-Bewegung gesprochen aus NRW. Von Danebot kam das und der Wolf-Dietrich Trenner hatte was eingebracht. Da ging es um Privatsphäre und Datenschutz im Bereich Gesundheitspolitik. Ich kopiere das mal kurz aus dem Pad von letzter Woche rüber. Sekunde. Voilà. Ja, es ist jetzt natürlich etwas blöd. Das ist auch eine Sache, die beim Übertragen des Pads wohl noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also eigentlich wäre die Idee gewesen, dass diese Punkte jetzt halt immer bereits von vornherein mit dem Übertrag von der letzten Woche dann im Pad stehen. Ich kann jetzt natürlich irgendwie schlecht von euch erwarten, dass ihr euch das schnell durchlest und dann sofort einen brillanten Einfall vor dem Herrn dazu habt, aber ich kann euch trotzdem natürlich ja mal bitten, euch das durchzulesen und mal. Also während ihr euch das durchlest, auch hier wieder ein Punkt, wo wir in dieser Woche eine Pressemitteilung hätten lancieren können. Da geht es um die elektronische Gesundheitskarte. Das ist Thema dieser Woche im Deutschen Bundestag. Und wenn da ein bisschen mehr kommen könnte, dann wären wir proaktiv auch besser aufgestellt. Danke. Zu der Marina-Geschichte, was ich vorhin sagte, bitte an vorstand@piratenpartei senden. Nicht an mich persönlich. Dann kriegen das die beiden richtigen. So, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Von meiner Seite, ich meine, vielleicht ist da jemand aus NRW gerade da, der das genauer weiß, sonst muss ich selber mal kurz nachgucken. Das mitbekommen, oder täusche ich mich da? Ich erinnerte mich tatsächlich ganz richtig. Ich poste mal kurz einen Link, ohne ihn bisher schon gelesen zu haben, also noch ohne Gewehr. Voilà. Kann mir dazu irgendeine Art von Redebedarf? Bin schockiert. Ja gut, wenn das so ist, dann könnten wir ja eigentlich an dieser Stelle fast, das würde ich jetzt zumindest vorschlagen, die Sitzung schon mal offiziell beenden und noch so ein bisschen Open Mic machen. Das war ja auch eine Sache, die Christus, glaube ich, schon mal sich gewünscht hatte. Was allerdings ansonsten immer aufgrund von Zeitmangel immer nicht funktionierte. Ja, können wir mal. Ja, so, ich denke, es macht wenig Sinn, sich gegenseitig anzuschweigen. Dann machen wir das einfach kurz so. Ich schließe dann die heutige Sitzung formell um 20.48 Uhr. Und ja, ich werde jetzt noch kurz auf jeden Fall bis um 9 bleiben. Ich würde dann darum bitten, dass